in den Schrecken, Visionen in das Abenteuer erstanden. Bald ist der Raum gewehrt, vorhanden. Deine Gedanken werden verdreht, während du im Winden in den Schwitz. Willenlos und ohne Ziel, bist du nur noch Trick in diesem Spiel. Auf der Realität, schaffst du dir selbst, ist es nie zu spät. Stell dich auf, wenn